Die Teilnehmer des 5. internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdosan besuchten am 13. August den Sonnenpalast Gumsusan, um den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung zu erweisen.